Ja, willkommen zur wöchentlichen Ausgabe von Humoralpathologie. Und es sind alle wieder mit dabei. Ich, Roger, dann auch Henrik. Bangerang. Henning. Yeah. Tim. Jawoll. Und Becker. Hallo. Ja, das lang erwartete Comeback. Und damit euch nicht direkt die Überdosis zum Verhängnis wird, machen wir heute auch darum nur extra wenig. Aber endlich haben wir auch wieder schöne Sachen, ne? So was ja lange nicht mehr gab. Zum Beispiel Geschichten über Babys oder Geschichten über ein Bäcker sein als Bäcker. Und auch Geschichten über, weiß ich nicht, was Henrik jetzt uns so hervorzaubert. Also ich habe in meinem Postkasten heute das mal nachgeschaut und habe das, also in meinem E-Mail-Konto nach dem Stichwort Humoralpathologie gesucht und habe gesehen, dass ich zu so einem Kollabo-Google-Dokument eingeladen worden bin, die große Themensammlung zur 60. Folge Humoralpathologie. Und in dem Dokument stand ganz groß drin, Ursprungsnamen, Ausrufezeichen. Als einziger Punkt. Ja, sonst nichts. Reicht ja auch. Ja. Das können wir eigentlich mal machen, ne? So ein Shared Google Doc. Also das hätte ich. Und dann können wir uns ja noch für die 60. Folge ein paar Themen überlegen. Aber ja, also wie gesagt, es kamen ein paar Ursprungsnamen. Wie immer hoffe ich, dass ich niemanden vergessen habe. Einmal schrieb uns Elvira aus Facebook. Hallöchen, vielen Dank für euren Podcast. Ich wohne in einer kleinen Stadt, in der gefühlt fast alle esoterisches Blabla von sich geben, als wäre es das Normalste der Welt. Also sie ist Tübingerin offensichtlich, willkommen im Club. Deshalb bin ich auf Einflüsse wie euch, Hoaxilla und Gewupp, das beep ich nachher, angewiesen. Ich hoffe, ihr habt noch einen Ursprungsnamen für mich übrig, damit ich mich weiterhin unauffällig durch die ESO-Zombies bewegen kann. Viele Grüße, Elvira. Und ihrer Bitte um einen Ursprungsnamen möchte ich natürlich auch nachkommen. Und nun ist sie bekannt als Rovaela. Oh. Das ist ja mal nicht schlecht. Ja, das ist ganz schön gut. Bin ein bisschen neidisch. Dann schrieben uns Marcel und Silvio auch über Facebook aus der Schweiz. Liebe Humoralpathologen, da wir gerade einen Abend mit Katzenwesen und mit mehreren Ursprungsnamen verbringen, ist in uns das Bedürfnis erstarkt, auch einen Ursprungsnamen tragen zu dürfen. Dürfen wir bitten? Marcel und Silvio aus Winterthur, Schweiz. Das klingt gut. Jo. Das waren jetzt aber nicht die Ursprungsnamen, oder? Nee, das war nur die Mail. Quizfrage an euch noch kurz. Wisst ihr, wie Winterthur im Volksmund genannt wird in der Schweiz? Frisco. Winterfell? Wintertürle. Sommertour. Nee, Vinti. Vinti. Hätte man drauf kommen können. Ja, wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Da steht ja nicht die Betonung oder die Aussprache bei. Eigentlich heißt es... Also ich war ja letztens, war ich ja nochmal in der Schweiz und ich bin, es ist sehr empörend, wie hoch die Preise da doch sind. Also ich bin jedes Mal wieder geschockt. Ja. Wir haben da letztens einen Döner gegessen für 12 Franken. Was heißt das? 12 Euro wird. Was soll das? Was soll das? 70 Euro oder? Ja, nee, 12 Euro. Ungefähr. Also 1 das ist ungefähr 800.000 Euro. Also 24 Mark. Ha. Ja. Also hier in Tübingen hat ja jetzt ein neuer Dönerladen aufgemacht, die neue Dynastie, und da kostet der Döner auch so viel. Die neue Dynastie. Und wo ist die neue Dynastie? Gegenüber vom Brechbau. Da gegenüber vom Teil, wo früher der Pizza... Nein, wir wollen nicht schon wieder mit Geschäften in Tübingen anfangen, das haben wir schon letztes Mal gemacht. Ja, und das ist ja was so gefährliches Halbwissen, was wir hier präsentieren. Ja. Das ist ungefähr da gegenüber, da wo mal ein Lidl war oder ein Aldi oder ähnliches. Das ist beim Ischti. Vielleicht auch in Reutlingen, wer weiß. Da war ich noch bei Wikipedia und habe Interessantes über Winterthur gelernt. Das ist nämlich eine Stadt der Superlative. Das ist nämlich die 6. Stadt der Schweiz und sogar die 2. im Kanton Zürich. Und der Bahnhof in Winterthur weist die 5. Passagierfrequenz der Schweiz auf. Wahnsinn. Das sind Zahlen. Also nicht ganz superlativ. Mind gleich blown. Alles aus dem ersten Absatz auf der Wikipedia. Es kommt mir irgendwie so vor, als ob die für irgendwas da kompensieren müssen. Das ist vielleicht die Stadt der Komparative. Ja, das könnte sein. Die Stadt der Komparative. Vinti, Stadt der Komparative. Ja, wofür die kompensieren müssen, weiß ich aber nicht. Egal, zu den Ursprungsnamen. Für Silvio flüsterten mir die Lemuren aus Lemuria den Namen Poliro zu. Und für Marcel habe ich Poliro. Zoravo. Die harmonieren ja gut miteinander. Ja, das klingt super. Das klingt auch ein bisschen schweizerisch. Der Zoravo-Seppel. Also man muss sich das dann immer so auf schweizerisch vorstellen, natürlich. Ja. Aber die Ursprungsstimme, die Lemuren können das nicht. Nee, das sind gar nicht Lemuren, das sind Lemurianer. Lemuren sind die Affen. Die Lemuren. Das sind keine Affen. Oh Mann, ey. Müssen wir das jetzt wieder Oh, nächstes sagst du, Pandas sind keine Bären. Wie? Koalas sind keine Bären. Pandas sind schon Bären, oder? Pandas sind leider damit Bären, damit will ich dich jetzt schocken. Oder sind das Bärenartige? Sind Beroide. Dann schrieb noch Paul aus Facebook, Moin ihr, ich würde gerne eine altbekannte Kategorie auferleben lassen und meinen Ursprungsnamen erfahren. Das ist lieb. Ausrufezeichen. Also, bis dann in 3 Jahren bei der nächsten Folge, Paul. Ey. Ey, fetter Diss, ey. Als ob wir das schaffen. Ja, wieso ist doch realistisch? Frechheit. Also jetzt? Genau, also jetzt. Wollen wir aber mal realistisch bleiben. Der Junge ist gar nicht so verkehrt. Immer schön realistisch bleiben. Alle 4 Monate. Genau. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Trotz dieser jenen Beleidigung ließen sich die Lemuria-Lemuren, weil ja ihre Barmherzigkeit bekanntlich keine Grenzen hat, erweichen und haben den Ursprungsnamen Garumoto herausgelassen. Nice. Super. Klingt wie ein Bösewicht von Marvel oder sowas. Stimmt. Das ist so ein drittklassiger Antagonist, der dann auch so bei Iron Fist kommen kann oder so. Ein drittklassiger Antagonist. Der irgendwo in einem Comic war und im nächsten Comic gestorben ist und dann ist der jetzt da drin. So ein Marvel-TV-Serien-Gegner. Ja. Über die sozialen Medien hat sich dann auch noch Frank bei uns gemeldet. Guten Abend, das wäre schön, wenn ihr für Uke aus Greisen-Geising einen Ursprungsnamen channeln könntet. Nein, das ist leider zu albern. Ich glaube, der denkt sich immer die Orte aus. Der hat ja auch schon 2011 mal nach einem Ursprungsnamen gebeten und da kam der auch aus so einem komischen Ort. Oh, wow. Aber nicht aus Greisen-Geising. Aus Quakenbrück. Ja. Außerdem wäre es interessant, wenn ihr mir erklären würdet, warum Tübingen so hügelig ist. Grüße. Und dann hat er uns noch das Video verlinkt von dem Song. Oh, das ist ja aber schon ein ganz alter Hut. Das ist ein Klassiker. Er wird nie alt werden. Ja, und ich habe dann das nachgelesen, warum Tübingen so hügelig ist auf dem Wikipedia-Artikel von Tübingen. Und es ist ganz langweilig. Das hat was so mit Eiszeit zu tun und so. Boring. Ja. Deswegen erzähle ich das jetzt nicht. Aber ich habe trotzdem einen Namen für Uke und kann sagen, dass er oder sie jetzt... Ich hoffe eher, dass es klingt männlicher. Also klingt maskuliner, der Name. Ukulele. Oh oh. Ja, nee, Uke ist schon. Ja, ne? Passt. Ja. Ey, Uke! Sicher, dass es nicht Ute ist und er hat sich vertippt? Ja, wer weiß. Dann ist es... Mukoba. Haben gerade die Lemuren mir geschickt über ICQ noch die Info. Die im Live-Chat. Die ICQ leid zu deinen Lemurianen. Ja, die Lemurianer, genau, nicht die Lemuren. Entschuldigung. Vielleicht war es ja auch Luke. Luke lukte aus der Luke. Uke und Luke. Luke lukte aus der Luke. Oh Gott, das habe ich ganz verdrängt. Nein, hast du nicht. Doch, geht weg damit. Ich will dieses Wissen nicht in meinem Kopf haben. Ist nur in deinem Kopf, in deinem Kopf. Also, der letzte oder der vorletzte, ich bin gerade aus meinem Dokument hier nicht so schlau, eine Nachricht von Shenusha auf dem guten alten Postweg, also in unser E-Mail-Konto. Liebe Lieblingspodcast-Aufnehmende, jo, nehmt mal eine neue Folge auf. Okay. Nee, ehrlich, nachdem ich kürzlich einen Theologiestudenten überredet habe, sich das mal reinzuziehen, bin ich jetzt voll dafür, dass das mit einer neuen Folge gewürdigt wird. Und konsequenterweise möchte ich für diesen Theologen namens Maximilian einen niceen Ursprungsnamen direkt aus dem altatlantischen Einwohnermeldeamt in Lemuria beantragen. Alles klar, mach mal. Sehr offiziell der Antrag. Weiter so und beste Wünsche für das Podcastkind, dessen Ankunft uns vor einiger Zeit für die nahe Zukunft verkündigt wurde. Shenusha. Also im Namen des Podcast-Kindes auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Das kann ich ja so machen im Namen des Kindes. Nein, das wird hier nicht als Podcast-Kind gebrandet. Im Namen des Kindes. Das finde ich scheiße. Ich bin bei meinen Channel-Abenteuern, Henning, auch schon immer auf der Suche nach dem passenden Ursprungsnamen und habe die Lemuren gefragt. Aber die halten sich da noch bedeckt. Ja, ja. Aber erstmal zu Maximilian. Ich musste beim Amt natürlich ein bisschen warten, ist ja so. Aber letztendlich habe ich dann Brief und Siegel für den wunderbaren Ursprungsnamen bekommen. Shit, jetzt hat meine Aufnahme übersteuert durch das Klack. Hast du keinen Plop-Filter? Müssen wir neu anfangen. Kann man rausmachen im Post. Doch, ich habe einen Plop-Filter. Das Problem ist nur, dass der die Lautstärke ja nicht rausfiltert. Du brauchst noch einen Lautstärkefilter. Ja, so, wie heißt denn das? Pop-Filter. Dafür gibt es auch eine Bezeichnung. Ja, das waren die Ursprungsnamen. Geil. Ganz schön viele. Ja. Man muss nur lang genug nicht aufnehmen. Heißt es entweder, dass man gar keine Ursprungsnamensanfragen bekommt oder fünf? Ja, so ist das. Gar keine oder alle. Aber ich kann schon mal beruhigen, also dem, wie ihr es nennt, Podcast-Baby, geht es relativ gut. Mhm. Alles verläuft ohne Komplikation. Und wir wissen jetzt auch, dass es ein Mädchen wird. Ich weiß nicht, ob... Hurra! Ein Podcast-Kindin. Hallo. Ich weiß nicht, woher du das wissen willst. Tja, da kann man so reingucken. Und dann kann man gucken, was ist denn das? Daher weiß ich. Dann man schickt eine kurze Depesche an das Baby. Ganz ja, genau. Unter das uns? Antwortet dann mit dem Drehflügelflugzeug, kommt das dann zurück. Also es wird natürlich ein biologisches Mädchen. Was es dann am Ende sein will, sehen wir dann. Das ist dem Mädchen selbst überlassen. Oder Jungen. Das ist dem genderneutralen Wesen. Ich will jetzt gar nichts weiter sagen, weil ich mich auf das Eis bewege. Ja. Habt ihr denn schon potenzielle Namen? Wisst ihr schon, wie ihr es erzieht, als Junge oder als Mädchen? Also ich schätze mal Henning als Junge und seine Freundin als Mädchen. Du sprichst das dann ja nur Japanisch mit ihr, oder? Tusprachig aufgewachsen. Tusprachig. Bilingalu, bilingalu. Ich glaube, Henning ist jetzt sauer, der ist jetzt schon weg. Oh, Henning. Nicht traurig sein. Oder er ist tot. Wahrscheinlich. Nein. Ist Henning jetzt gerade wirklich verschwunden? Ja, ja, der ist aus dem Chat raus. Nein. Er hat gerage quittet. Hat den Table geflippt. Ich guck mal kurz in den Chat, ob er da was geschrieben hat. Weißt du, dann liest mir das wieder vor. Henning schreibt, hello. Er verließ den Kanal und er hat den Server verlassen. Ja, wahrscheinlich ist sein System abgestürzt. Meint ihr, das war jetzt echt zu hart? Ja, zu hart. Überhaupt nichts gesagt. Man weiß ja aber nicht bei Eltern. Na, vielleicht ist es ihm auch sehr nahe gegangen. Ich glaube, er muss wirklich neu starten, weil er jetzt auch aus dem Chat verschwunden ist. Vielleicht hat er auch aber gerade nur den Namen des Kindes verkündet. Oh nein. Und dieses Kind hat er leider genannt Siri Shutdown oder sowas. Ja, das kann natürlich sein. Das Xbox kind raus. Das Kind heißt Alexa, bestell mir was. Alexa Format C. Ah, Format C. Ah, oh, das wird ja wieder gut. Zum Glück muss ich diesmal gar nichts schneiden. Die Folge schneidet sich von selbst. Okay, weiter. Weiter, weiter, weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, mein Kind. Ja, alles. So viel dazu. Ja, nicht noch mehr. So viel dazu. Habt ihr denn schon alle Beamtsgänge gemacht? Naja, alles, was man machen kann. Ne? Aber das meiste geht ja erst nach der Geburt los. Wenn man die Geburtsurkunde hat, dann darf man sich freuen, weil dann darf man mehrere Anträge stellen. Dann darf man Elterngeld, Kindergeld, alles, was auf Geld endet und so weiter und so fort. Lehrgeld. Voraus kann man gar nicht so viel machen, leider. Da kann man sich nur Sorgen machen die ganze Zeit, dass alles okay ist. Nein. Ja, beim Geburtsvorbereitungskurs. Immerhin. Richtig. Geburtsvorbereitungskurs war auch der Hammer. Sehr viel gelernt. Wurdest du zum Dad des Kurses gewählt am Ende? Ja, auf jeden Fall. Also nicht offiziell, aber inoffiziell war das schon klar. Dad der Herzen. Wie waren denn die anderen Dads so? Haben dir die Mamis gut unterstützt? Ja, indem sie so Dad-Fragen stellen. So wie hoch ist die Sektiorate in ihrem Krankenhaus? So ganz wichtige Sachen. Man muss ja wissen, dass 33% der Kinder mit Kaiserschnitt geboren werden. Und halt immer, die haben immer so Sachen gefragt, so was so die Schmerzen der Frauen angeht und so. Wo sie überhaupt nichts mit zu tun haben eigentlich. Haben sie so Sachen gefragt wie, ist es ein Kind zu kriegen schlimmer, als die Männergrippe zu haben? Ja. Die Männergrippe. Naja, so schlimm wird es wohl nicht sein, Becker. Ja, ich hatte stell dich mal nicht so an. Also als jemand, der gerade Männergrippe hatte. Die hat nur einen Tag gedauert. Muss ich sagen, ich habe mir ja schon Gedanken gemacht, ob ich die Geburt meines Kindes noch erlebe. Weil man weiß ja nie, wo diese Kopfschmerzen herkommen. Das kann auch der Tod sein. Und währenddessen hat den ganzen Haushalt gemacht mit riesigem Babybauch. Oh. Ja, da fühlt man sich dann besonders nutzlos. Aber ihr geht's gut, alles gut. Und sie macht das auch gerne. Schön. Das ist schön. Ja, genau. Und ja, je näher der Termin natürlich kommt, desto nervöser wird man auch, weil man sich ja irgendwann einen Namen auswählen muss. Mhm. Ja, und wie ihr vielleicht denkt, ist es mit Mädchen ja besonders schwer, weil die ganzen coolen Namen sind natürlich männlicher Natur. Also wenn man jetzt sein Kind Adolf, Donald oder Recep Tayyip nennen will, dann hat halt eine gute Auswahl an coolen Namen, an starken Namen. Mhm. Rouge. Kollege. Milo. Otis. Oatmeal. Sido. Humphrey. Arsch. Colonel Hearty. George. George, auch ein klassischer Name. Horst. Ja, und deswegen muss man sich für Mädchen halt informieren. Und eigentlich. da kann man das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, wie wir gerade. Nee, nee. Eben, also jungen Namen fallen mir tausende ein. Georgina. Humphra. Donna. Mothra. Ja, genau. Oh, ich bin sehr für Mothra. Ich glaube, das kriege ich von dem Godzilla. Familienrat nicht durchgesetzt. Familienrat. Wieso? Ihr habt doch sicherlich nur zwei Stimmen und deine muss ja mehr Gewicht haben. Ja, stimmt eigentlich. Oder ist das nicht patriarchalisch organisiert bei euch? Je nach Tagesform. Und wie sieht das jetzt aus mit dem Research, den ihr gemacht habt? Wo geht man dann da hin, um was über Frauennamen rauszufinden? Also erstmal macht man sie übers Ausschlussverfahren alles. Man sagt, okay, die und die Leute, die existieren in meinem Leben und ich möchte nicht, dass unser Kind so heißt. Aus positiven oder negativen Gründen. Also schon mal als Erleichterung für Rebecca. Es wird nicht Rebecca heißen. Ach gut. Ja. Und vor allem nicht mit Kaka in der Mitte. mit Kaka in der Mitte. Niemand will Rebecca heißen. Nee, und dann gibt es natürlich andere Namen, die man halt überhaupt nicht mag. Und dann gibt es natürlich noch diverse Listen, wo die beliebtesten Namen, so Top 20 in Deutschland, da nimmt man natürlich auch keinen von. Ja, die sind ja immer aus GZSZ. Also wird das Kind nicht Lena oder Lea heißen. Richtig, oder Mia. Oder Emily. Oder Emilia. Ah. Und, Emilia Galotti ist so ein schönes Buch. Ja. Also, nein. Drama. Aufklärungsstory. Der Aufklärungsstory. Bürgerliches Trauerspiel. Das Buch zum Film. Emilia Galotti. Ja, aber jetzt wie machst du das dann? Es geht ja im Endeffekt darum, möglichst unauffällig Videospielcharakternamen dann der Frau unterzujubeln. Hast du, also Aloy ist ja noch nicht so bekannt, oder? Das stimmt. Aber da wird es ja jetzt eine Welle da geben. Ja, stimmt. Mhm. Dann müssen die mit den ganzen Game of Thrones Kindern in der Kita klarkommen. Daenerys und Aloy. Wie kann man denn heißen? Oh, früher, was? Da hießen halt keine normalen Namen wie Boromir, aber heute. Boromir und Arwen. Ja. Aber heutzutage gerne aus dem haben die Kinderland ja ganz dumme Namen. Ausgenommen werden. Ja. Also, ja, Boromir ist ja eigentlich ein schöner zweiter. Boromir. Kevin Boromir. Bodo Boromir. Scheiße, Florian Tim Boromir. Ja, also wir haben tatsächlich sogar schon einen Namen. Wow. Aber den Namen, den verrate ich natürlich jetzt nicht. Aber der ist also, in einem Umschlag, den du bei dir auf dem Tisch hast, oder? Nee, also den Namen gibt's für alle. Das wird wieder genauso eine Situation wie bei den Oscars. Pass bloß auf. Also ich würde sagen, für den Namen machen wir eine Sonderfolge und die kriegen dann nur unsere $10 plus Patreon. Ja, die nur die Leute mit dem Humoralpathologie Gold Account. Dann öffnen wir den Umschlag direkt in der Folge. Ganz genau, so macht man das. Glenn Close kommt. Dafür bezahlen die Leute gerne. Also das vor allem $10 im Monat. Das kann man mal ausgeben für uns. Dafür, dass man alle 4 Monate was kriegt. Ja. Es gibt immer noch Leute, die das Abo haben bei Flatter. Nicht. Da kommt immer jeden Monat so 2 Euro rein oder so. Und du reißt dir das unter den Nagel. Das reiß ich mir unter den Nagel. Davon kaufe ich mir dann meine Yacht. Ja, du kannst dir davon wenigstens Döner kaufen in Berlin. In Tübingen geht es ja, wie gesagt, nicht. Von 2 Euro kann ich mir in Berlin 5 Döner kaufen. Flatter-Rate. Muss man nur 3 Stunden für anstehen. Na, das ist ja nur beim besten Döner. Ich gehe ja zum schlechtesten. Zum Döner mit Hundefleisch. Ja, zu dem Döner, wo ich die einzige Person bin, die Deutsch spreche. So muss das auch sein. So ist das in Berlin. Ja, ja, auf jeden Fall gab es da eine Webseite, auf die ich öfter gekommen bin beim Googlen, weil das macht man ja natürlich auch. Und das ist baby-vornamen.de. Ah, die ist schön. Die ist eine schöne, sehr schön. Also das ist halt mehr oder weniger eine Datenbank für Vornamen und da sind dann halt steht dann die was zur Etymologie, zur Aussprache, wie es in Zeichensprache geschrieben wird, bla bla. Aber hat auch Community-Anteile. Und da geht mir ja immer das Herz auf, weil man dann genau weiß, da kommt nur Quatsch bei raus. Zum Beispiel gibt es dann halt für jeden Namen eine Sektion, wo man Berufe assoziiert oder Charaktereigenschaften. Und zu jedem Namen gibt es auch einen Kommentarbereich, was auch sehr schön ist. Und ganz kurz nebenbei, ich bin gerade auf der Seite und die Top 3 Mädchennamen im Moment sind Michaela, Caroline und Gesine? Was? Das kann, ja, muss aber mal gucken, ob das kann von einem bestimmten Mitglied die Top 3 sein. Die Top 3 sein oder so. Da bin ich vorhin auch über was gestolpert, wo ich dachte, geil, aber dann war's. Nee, Gesine hat 27.451 Stimmen. Ja. Keine Ahnung. Mhm. Das ist aber ungewöhnlich. Was immer das, ich meine, bedeutet, das ist ein ganz schöner Name, aber es. Was? Nein. Ich hoffe, dass wir jetzt keinen von den Namen erwähnen, der dann der Name sein soll, sonst kommen wir uns voll doof vor danach. Also, wenn der Name dann unveiled wird. Scheiße, ja. Das Kind heißt Gesine. Gesine Schlinkmann. Ugh, nee. Oh nein, Moment. Keine Namen. Ja, ich kann die bleepen, wenn du wirklich möchtest. Ja, genau. Und ja, ich habe mir dann jetzt einfach mal 5 so random Namen genommen und wollte mal ein kurzes Best-of von diesen Namenseiten präsentieren. Mhm. Gut, also der erste Name ist Roger. Ja. Oh, hoffentlich kommen nicht noch Henning, Tim und Henrik und Berker. Beziehungsweise, also Roger hat natürlich mehrere Aussprachevarianten. Zum Beispiel Roger oder Roger. Roger. Und die sind aber alle da zusammengefasst. Das wird dann auch in der Kommentarsektion deutlich. Also erstmal, der Name hat eine Gesamtnote. Die sind immer in Schulnoten angegeben. Schweizer Schulnote oder deutsche? Deutsche. 2,1, Roger. 2,1. Nicht schlecht. Das ist ja wie der Abischnitt. Das ist die schlechteste Note von den Namen. Das ist schön. Und die Top-Eigenschaft, mit welcher der Name assoziiert wird, ist attraktiv. Mhm. 82%. Und die Flop-Eigenschaft ist gesellig mit 66%. Also nur 6. Das ist natürlich die Flop-Eigenschaft. Das ist die Flop-Eigenschaft, ja. Also heißt das, dass Geselligkeit eine schlechte Eigenschaft ist oder dass es nur 60% Geselligkeit ist? Dass es nur 66% Geselligkeit ist. Ach so. Das heißt, ja. Ich dachte, Geselligkeit ist doch Synonym für Alkoholiker. Zu Recht. Das ist aber komisch. Dann ist da eine ganz schöne Wertungsinflation, wenn das schlechteste 66% ist. Tja, das ist, da ist nicht so viel Spielraum. Was sagt ein Rotten Tomatoes dazu? Null. 0% der Kritiker konnten. Was sagt denn Snopes dazu? Gibt's nicht. Roger. Das ist leider ein Hoax. Falsch. False, ja. False. Ja, und Berufe, die mit dem Namen verbunden werden, sind Mechaniker, Maler, Manager, Scharfschütze, Bildhauer, Literaturwissenschaftler und Schauspieler. Ja, das geht ja alles ungefähr in dieselbe Richtung. Ja. Also passt da ganz gut eigentlich, finde ich. Ja, ja. Ich bin ja auch so eine Art Scharfschütze. Richtig. Und Maler. Und Maler. Und Manager. Alles, alles. Ja. Aber wird das auch Manager ausgesprochen? Oder Manager. Und Mechanik. Manager. Roger der Manager, aber Roger der Manager. So ist es. Entschuldigung, ich bin albern. Es stimmt ja. Sehr schön. Es stimmt ja. So, kommen wir zu den Kommentaren. Wird er gesprochen wie geschrieben, nämlich Roger, dann gefällt er mir sehr gut. Nicht so gut finde ich Roger oder Rocher. Rocher. In Klammern Moschee. In Klammern was? Das ist eine Aussprachehilfe. Moschee. Ach so. Ich dachte, warum nimmt man nicht einfach die leckeren Haselnusspralinen als Aussprachehilfe? Das kam kein einziges Mal vor und ich habe mich so gewundert. Moschee. Roger war mein erster Schwarm. Der Name wird für mich immer schön sein, glaube ich. Französisch ausgesprochen klingt da romantisch, Englisch aber auch schön. Lässig leger, nur mit, oder leger, oder lässig leger. Oder ledger. Nur mit der deutschen Variante kann ich mich nicht wirklich anfreunden, obwohl es an für sich gar nicht mal so schlecht klingt. Danke für den Input. Ja, das würden wir auf jeden Fall bei unserer Kinderbenennung in Bedacht ziehen, wie du dich dazu fühlst. Da freut man sich doch. Mein Name, eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, weiter geht's. Naja, ich bin 10 und finde meinen Dad toll. Der Name Roger passt zu ihm. Er ist cool, stark und groß. Man sagt ja alles Roger. Meine Freundin nennt meinen Dad immer Roger. Also wie alles Roger. Das ist cool. Von Jona aus Ludwigsburg. Freut euch, Rogers, dass ihr so einen coolen Namen habt. Also, da freue ich mich jetzt schon. Coole, starke Dads. Ah, das hat auch der Dad selber geschrieben. Oder hat sein Kind das so mit so Suggestion beigeführt. So, hey, mein Name ist schon cool, ne, Kleiner? Weißt du, alles Roger, sagen die Leute. Wenn die meinen, dass alles okay ist. Schreib das mal hier rein. Ja, ja. Englisch ist nicht komisch. Rocher finde ich jetzt aber komisch. Klingt nach Brosche, Rochen, Porsche. Keine Ahnung. Nee. Nicht schön. Mit kurzem E. Ganz nicht nach Ferrero? Ganz, ganz unschön. Vor allem nach Rochen. Nach Rochen. Englisch ist in meinen Augen hier die einzige brauchbare Aussprache. Das klingt schwungvoll. Ja. Das stimmt. Schwungvoll. So kennen wir unseren Roger. Richtig. So, und jetzt der finale Kommentar. Finde die französische Aussprache klingt schwul. Auf Deutsch oder Englisch wäre es besser. Ach, die klingt ja schwul. Ich meine, es ist ja okay, wenn der Kleine vielleicht sich dann auch in allen Bereichen umguckt, aber man muss es ja nicht forcieren. Das stimmt. Richtig. Ne? Nicht durch den Namen auf jeden Fall. Nee. Das kann man. Weil man kann sein Kind Gaylord nennen, man muss es aber nicht. Nee, also die Steuerung des Geschlechts findet ausschließlich durch Kleidung statt. Genau. So war es schon immer. So war es schon immer. So ist es auch gut. Hat sich durchgesetzt. Okay, also so geht das eigentlich auch weiter auf der Kommentarseite. Es streiten sich halt Leute, die nicht Roger heißen, darum, welches die coolste Variante des Namens ist. Super cool. Sag mal, steht auf der Seite, gibt es da auch die Information, wie der Name auf Latein heißt? Bestimmt. Weil das ist ja auch wichtig zu wissen, falls der, der Nachwuchs oder? Mal dann Wissenschaftler wird oder so. Nee, dann kriegt er ja von seinem Professor einen neuen Namen. Und eine Schmeißfliege benamen darf. Ja. Dann heißt sie Fligus Rogerus. Genau. Fligus, ja. Fligus, Fligus. Fligus, Fligus Rogerus. Fligus, Fligus. So, nächster zufällig ausgewählter Name, Tim. Tim hat eine Gesamtnote von 1,8. Oh, sprich. Sehr gut. Oh. Noch sehr gut, Tim. Ja. Top-Eigenschaft ist bekannt, 84%. Wie Tim Wiese. Stimmt. Was ist denn das für eine Eigenschaft? Weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Mir ist der Tim auch bekannt. Na, man kennt viele Tims. Some may call me. Tim Wiese, Tim Melzer. Aber jetzt kommt's, Tim. Flop-Eigenschaft ist romantisch, 62%. Das stimmt. Harter Diss. Und die Berufe sind Müllmann, Pilot, Ingenieur, Hilfsarbeiter, Arzt, Tänzer, Physiker, Fußballspieler, Sportler, Astrophysiker, Koch, Künstler, Architekt. Ha. Ja, da bin ich ja so eine Mischung. War Torwart dabei? Und Wrestler? War Zauberer dabei? Nein. Traumdeuter? Das ist kein Beruf. Auch nicht. Also wirklich. Das ist ja nicht zum Spaß da. Das ist doch wissenschaftlich. Ach so, Mist. I'm sorry. So, Kommentare. Ich bin's, der Tim, und ich fing meinen Namen von Hörigkeit sehr gut. Hörigkeit? Ja. Was? Ja, so. Wenn es um Hörigkeit geht, ist da halt nicht viel Romantik im Spiel. Also, aber bekannt. Ja, bekannt. Also, ich bin der Tim. Ich hasse mich und meinen Namen. Ich hasse mich und meinen Namen. Also, Ja, es ist leider sehr negativ, Tim. Oh, ja. Zu Recht allerdings, das muss man ganz klar sagen. Du kannst immer mit uns reden. Ich hab echt bei den Kommentaren, wenn man vorgestellt hat. So wie Becker reagiert, wohl eher nicht. Tut mir leid, aber ich finde halt einfach, das Babyvorname.de-Forum ist nicht der richtige Ort, um zu schreiben, ich hasse mich und meinen Namen. Entschuldigung, aber es ist einfach so. Das Beste an den Kommentaren, finde ich, ist, dass halt alle, die den Namen haben, die schreiben halt auch immer mit dem Benutzernamen halt nur der Vorname und man weiß überhaupt nicht, was los ist. Das ist halt, als ob alles derselbe schreibt. Das ist einfach die beste Idee. Das ist halt sehr persönlich da im Babynamenforum. Sieht dann nur mal bei Mami Kreisel was rumkreiselt. Ich hasse mich und meinen Namen. Nehmt euch ein Zimmer, wenn ihr den Namen so toll findet und tut dort, was auch immer ihr wollt. Okay. Ich finde den Namen kacke, da er viel zu kurz und einfach ist. Generell sind Tims nur fett und schlecht gelaunt. Glaub, meine Meinung. Ich kann ihm keiner verbieten. Wer Tim heißt, hat es sehr schwer auf dem Schulhof. Weil ich ihm auf die Fresse habe. Man kennt das ja, wie die Leute immer gehänselt werden, die Tim heißen. Hey, das sagen wir immer. Tim. So, Struppi. Das ist echt ein Name, den man nicht gut hänseln kann, finde ich. Nee. Das ist ganz dankbar dafür eigentlich. Aber ich finde auch schön zu sagen, nehmt euch ein Zimmer, wenn ihr den Namen so toll findet, das suggeriert. Oder dass man dann halt ganz viele Tims machen soll in dem Zimmer. Macht da, was ihr wollt, vor allem. Ja, zeugt Tims. Wenn man sich ein Zimmer nimmt. So, aber jetzt wird's Sex. Was? Aber jetzt wird's positiver, Tim, keine Angst. Okay. Mein Freund heißt Tim. Er ist der schönste, tollste und wunderbarste Junge, den es auf der Welt gibt. Er ist der beste Name, den man einem Jungen geben kann. Nicht nur der Name ist Hammer, sondern auch der Junge, der in diesem Namen steckt. Ich liebe ihn und werde niemals damit aufhören. Daher jetzt, Tim, willst du mich heiraten? Das ist auch der Ort, wo man das machen sollte. Ja. Ich heiße auch Tim und ich liebe meinen Namen und hatte auch schon viele Freundinnen. Ist halt ein beliebter Name. Nur deswegen, weil ich Tim heiße. Das war ja, also true story. Was ist denn das für ein Vorwurf? So. Das ist so ein Schwachsinn. Entschuldigung, ich hatte auch schon viele Freundinnen. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ich liebe den Namen Tim. Ich liebe ihn einfach. Mein allerbester Freund heißt Tim. PS, er ist schwul. Danke für die Info. Ja, das ist auch ganz wichtig. So. Also zum Abschluss von einem anderen Tim. Mein Name ist der Hammer. Einfach King und Barbo. Das stimmt. Das stimmt, Babo. Der Tim ist einfach der Babo, das muss man tatsächlich ganz klar so sagen. Ja, Tims wissen, wer der Babo ist. Der Schabo. Also ja, Tim scheint ein Name zu sein, der spaltet. Also entweder schwul und fett oder Babo. Also fett im negativen Sinne. Oder man hasst Sinn. Sich selber ganz doll. Ja. Also für mich ganz eindeutig Babo. So fühle ich mich auch eher, ja. Okay, nächster zufällig ausgewählter Name ist Rebecca. Da haben wir noch wie viele Punkte denn? Was für eine Note? 2,0. Nein. 1,5. 1,6. Wow. Yay. Sehr gut. Top-Eigenschaft, sympathisch. Bisschen langweilig, ne? Aber Flop-Eigenschaft. Besser als bekannt. Also 86% sagen sympathisch. Flop-Eigenschaft ist sportlich. 63,6. Ja, das ist richtig. Das ist komplett richtig. Komplett richtig. Das ist komplett richtig. Und die Berufe sind Lehrerin, Künstlerin, Ärztin, Anwältin, Sozialpädagogin, Elektrikerin, Therapeutin, Krankenschwesterin, Erzieherin, Sozialarbeiterin. Nein, aber ich glaube Bäckerin war dabei. Irgendwo. Rebecca Becker? Ja, aber einfach nur aus Scheiß. Das ist ja also absurd. Viele geben da, glaube ich, auch nur Sachen aus Scheiß ein. Habe ich so die vage Vermutung. Aber Elektrikerin finde ich ziemlich cool. Elektriker finde ich ja gut. Aber sogar mein Chef aus der Konditorei sagt, dass ich bestimmt eine gute Lehrerin werden würde. Wenn ich eine Lehrerin werden würde. Das kann ich mir auch vorstellen. Sehr gut. Ja, ich nicht. Ich wollte immer eine hübsche Lehrerin haben. Tja, Pech. Aber du hast doch eine hübsche Lehrerin daheim. Was willst du denn? Oh. Ja, das habe ich mir dann halt besorgt, weil ich das immer wollte. Fetisch erfüllt. Genau, die da wegen dem Lehrerinnenfetisch. Nee, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Entschuldigung. So, die Kommentare zu... Nee, sonst muss ich eine Strafarbeit schreiben. Ja, und Klassenbucheintrag. Ja, aber ja. Das willst ja. Du doch. Uiuiui. Hauptsache, ich muss nicht an die Tafel. Ja. If you know what I mean. Von Türklinke von draußen halten. Kommentare. Bin eigentlich zufrieden. Er ist nicht der schönste Name, aber er geht. Ah, wer hat das geschrieben, Name, Tim? Er geht. Nee, Rebecca. Ach so. Ich heiße Rebecca. Ich mag meinen Namen. Er ist nicht der schönste Name von der Welt, aber man kann gut mit ihm leben. Meine Freundin nennt mich Rebby oder Rocky. Rocky. Ein kleiner Hund, oder? Rebby. Rebby. Ich finde Rocky eher absurd. Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das klingt halt wie so eine Fußhupe. Bei den Spitznamen hatte ich noch gelesen, Chewbacca. Nice. Fand ich sehr lustig. Ja, wenn man da noch so eine Maske hat. Ich werde manchmal Chewbacca genannt. Also Chewbacca. Chewbacca. Ja. Sehr gut. Ist doch schön. Ist doch nichts dran auszusetzen. Als meine Brüder klein waren, haben die mich auch Rebecca genannt. Weil Bacca heißt auf Japanisch Idiot. Oh, das ist fies. Harter Diss, ich weiß. Das, ja. Das kam nicht in den Kommentaren vor. Ja, ist auch sehr spezifisch. Eine gute Freundin von mir heißt Rebecca. Die Klassenlehrerin meines Bruders heißt ebenfalls Rebecca. Ich finde den Namen zwar einfach, aber ziemlich schön. Also irgendwie nicht so viel Liebe für den Namen Rebecca. Ja. Sind alle so, ja, ist schon okay. Ja, so okay. Kann man machen. Ja, ist okay. Das man kann schon mal Rebecca heißen. Pragmatisch. Nicht der beste Name, aber besser als ein schlechter Name. Es ist okay. Es ist einfach okay. Es ist im Prinzip so wie unser Podcast. Es ist okay. Immer noch Hitchcocks bester Film. Hast du echt jemanden? Ja, echt, ja. Ah, stimmt ja auch nicht. Zu Recht keine Aufmerksamkeit dafür bekommen. Ja. Ist auch nicht der richtige Ort, um das zu diskutieren. Eigentlich mag ich meinen Namen, besonders meinen Spitznamen, Bex. Nice. Aber die Sache hat etwas Negatives. Bex. Man findet keine Kettentassen mit dem Namen Rebecca. Bex. Und das ist sehr schade. Keine was? Kettentassen? Kettentassen, etc. Aber dafür doch ganz viele Gläser mit dem Namen, ja. Bex. Stimmt. Hey, was sind Kettentassen? Also Ketten, das sind Komma, Tassen, etc. Ach so. Also ich dachte Kettentassen. Sowas, was man als Souvenir kauft mit dem Namen drauf. So ja, Diddle-Anhänger. Also wenn du zum Beispiel hier im Zoo von... Genau, Diddle-Anhänger. Wenn du im Zoo von Köln gehst... Oder Zollstock. Nee, oder halt eine Tasse vom FC Köln, wo Hennis drauf ist. Und dann steht da aber vorne da drin. Oder so. Rebecca war wieder aus und dafür gibt es ganz viel PC-Tipp. Genau. Hast du schon so eine Tasse geholt eigentlich für euren Namen, Henning? Also heißt das, wir müssen einfach nur zu euch kommen und ins Regal, in den Tassenschrank gucken? Sage ich jetzt nicht so. Okay. Könnte sein. Also, ich heiße auch Rebecca und es gibt Tassen mit unserem Namen. Einmal bei Bürgel und dann habe ich auch eine auf Helgoland gefunden. Das war meine erste Tasse. Bei Woolworth gibt es auch eine. Direkt auf der Namenstasse eingelernt. Unsere Tochter heißt Rebecca. Als wir den Namen ausgewählt hatten, stand in den Namensbüchern, kam er auf 1999, in Deutschland kaum gebräuchlich. Naja, in der Krabbelgruppe war eine zweite Rebecca. Ins Haus gegenüber zog eine Rebecca. Von wegen einzigartig. Ja. Also ja, anscheinend dann nachträglich bedauern. Also tut mir sehr leid, Rebecca, aber da war nicht so viel Positives. Ist nicht schlimm, aber auch nichts Negatives, so wie ich hasse mich mit meinem Namen. Ganz okay. Kannst du zufrieden sein. So, nächster Name. Henrik. Was? Ja, hast du nicht erwartet, ne? Nee. So, Gesamtnote auch 1,6. Yeah. Oh. Top-Eigenschaft auch sympathisch. Nee. 84,9%. Flop-Eigenschaft ist bekannt und romantisch bei 66,9. Also die teilen sich den Platz. Berufe sind Arzt, Ingenieur, Handwerker, Geheimagent, Politiker, Landwirt, Philosoph, Teeplantagebesitzer, Hotelmanager, Architekt, Musiker, Müllmann, Kapitän. Kapitän und Müllmann. Das sind so Kinderberufe irgendwie. Müllmann. Mhm. Ich werde später Teeplantagenbesitzer werden. Tim, der Teeplantagentreiber. Das stimmt. Aber nicht schlecht. Ich würde ja gern was dazu sagen, aber das darf ich nicht, aus beruflichen Gründen. Also, okay. Wir sagen nichts weiter darüber. Nee. Kommentare. Henrik, reich und mächtig. Ich finde den Namen cool. Okay. Gut. Ich heiße Henrik und bin 9 Jahre alt. In 13 Tagen werde ich 10. Ich wohne in Stutensee bei Karlsruhe und bin stolz, Henrik zu heißen. Stutensee. Der reiche Herrscher. Ach so. Ich liebe diesen Namen, da mein Freund Henrik heißt. Ich liebe dich, Henrik. Oh. Als ob der Henrik das da liest. Ich finde den Namen toll. Mein Freund heißt Henrik. Henrik ist ein blöder Name. Mein Bruder heißt so. Danke an eine meiner Schwestern. Oh Gott. Mein Mann heißt auch Henrik und ich finde den Namen sehr schön und vor allen Dingen auch nicht so häufig. Allerdings sagen viele Hendrik oder Henry, obwohl der Name doch nicht so kompliziert ist. Das finde ich nicht ganz so schön. Das stimmt. Das stimmt. Ja, sagen viele Hendrik. Ja, ist ganz, ganz schlimm. Das hat mich immer fertig gemacht. Da haben nämlich die Kinder im Kindergarten immer gehänselt, wenn die mich Hendrik benannt haben. Was ist denn das für ein absurdes Händeln? Einen Namen durch einen ziemlich ähnlichen Namen zu ersetzen. Das ist falsch. Ungefähr das ist kein Respekt, der mir entgegengebracht wurde als reichen Herrscher. Ja, das ist wie wenn die Kinder den Tim damals Tom genannt haben. Ja, Tom. Oh. Richtig. Tom. Kinder sind einfach grausam. Das wirst du bald aus erster Hand erfahren. Henrik ist ein sehr schöner Name, zeitlos, klassisch. Ganz nebenbei der Vorname eines wahrhaft attraktiven und intelligenten Mannes. Aha. Also, das hast du doch selber geschrieben, Henrik. Ich finde es krass, dass ich so viele Herzen berührt habe. Ich weiß auch nicht. Aber es haben auf jeden Fall auf der Henrik-Seite haben ganz viele Freundinnen geschrieben, der Freund Henrik heißt. Irgendwie fühlen die sich berufen dazu. Das ist doch... Ja, so. Unter anderem. Ausschließlich. Und dann treffen sie sich da alle und dann wird es ganz peinlich für mich. Mhm. So, das war's zu Henrik. Und ja, fehlt noch ein Name. Ich lasse mich natürlich jetzt nicht aus. Das wäre ja unfair. Hagen. Ja. Jai musst du mal gucken. Ja, genau, Jai. Gesamtnote von meinem Namen? 1,8. Ah, fast. Also, gutes Mittelfeld, was uns angeht. Top-Eigenschaft, auch sympathisch. Ich weiß nicht, warum die alle so langweilig sind. Flop-Eigenschaft modern, habe ich nur 60%. Also ich bin nicht modern. Einer der ewig gestrigen. Ja. Und Berufe sind Ingenieur, LKW-Fahrer, Pilot, Anwalt, Installateur, Arzt, Rechtsanwalt, Informatiker. Ja. Ja, ist ja eigentlich fast dabei. Ganz solide. Mhm. Ja, Arzt. Ritter zum Beispiel auch. Muss man das dann eigentlich machen oder haben die Kinder da auch noch irgendwie was zu sagen? Was? Muss man die schon anmelden für den Beruf da? Auf der Seite? Ja, gibt es so ein Formular. Ist schon hart, wenn die Eltern Müllmann hinschreiben. Wird gleich an die Bundesagentur für Arbeit geschickt. Ich mag den Namen gar nicht. Öde ist er. Nee, bestimmt nicht. Also ich finde den Namen super cool, muss ich mal sagen, weil mein Vater heißt so. Und mein bester Freund heißt auch so. Was? So, du hast noch einen besten Freund. Ach so, du wolltest nicht? Nee. Oh. Also, ja. Weiter. Carry on. Traue nie einem Henning. Dieser Wahlspruch hat mich weit gebracht. Verstehe ich nicht. Traue nie einem Henning. Und darauf gab es auch eine Antwort. Oh, da hast du wohl extrem schlechte Erfahrungen mit einem Henning gemacht. Aber trotzdem sollte man nicht verallgemeinern. Mein Cousin heißt Henning. Schulsprecher war der auch mal. In Frankreich kann man den Namen nicht aussprechen, weil Franzosen ja kein H können. Und dann hat der ausgerechnet eine französische Freundin. Oh nein. Sacre bleu. Da ist Ärger vorprogrammiert. Ich heiße auch Henning und bin der Herrscher in meinem Reich. Meinen ersten Sohn werde ich auch so nennen. Bei 90% der Leute kommt der gut an. Und man wird meistens unvergesslich, beziehungsweise die Leute erkennen einen schnell wieder. Da ist man sogar in Berlin bekannt wie ein bunter Hund. Sogar stimmt in das? Berlin. Wie ein bunter Hund. Stimmt das, die Berliner? Wenn hier einer Henning heißt, dann sagen alle, was? Der Henning? Sind sie etwa der Henning? Habe ich nicht gestern neben Ihnen gepinkelt? Ja, ja, Herr Özdemir, das ist richtig. Ich finde den Ausdruck einfach so schön, bekannt sein wie ein bunter Hund. Wenn ich einen Hund mal jemals habe, werde ich ihn färben. Ja. Oder wenigstens airbrushen. Ich heiße auch Henning und werde deswegen gemobbt. Ja, wie denn? Hering. Hahaha, ha, ha, sorry, aber uneleganter geht's nicht, ne? Henning, hahaha, ha, ha, wie unschön. Stussig irgendwie. Das ist so gemein. Oh, es ist fies. Und dann der letzte Kommentar. Hallöchen, ihr Elfenpopöchen. Also Henning werde ich meinen Hasen nennen. Ich finde Henning cool. Für ein Kind unpassend, aber für Hund, Katze und so weiter echt lustig. Das ist für ein Kind unpassend. Ein bunter Hund namens Henning. Da gehst du mit deiner Geburtsurkunde zum Amt und dann sagst du, ich möchte, dass das Kind Henning heißt. Und dann sagen die, das ist aber unpassend für einen Mensch. Nee, das machen wir nicht. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der Henning heißt. Das finde ich auch. So. Finde ich auch komisch. Bei uns in der Straße heißt einer Jochen. Ja. Der Hund? Wird dann immer gerufen. Das finde ich der gut. Der Hund ja. heißt Jochen? Das ist ein anständiger Name für einen Hund. So wie Henning. Jochen, hol den Knochen. Oder sowas sagen die dann immer, ne? Jochen, Knochen. Ja, das war's. Mehr Namen habe ich nicht. Spontan sind mir nicht viel mehr weitere Namen eingefallen. Ach, das macht und doch was, nichts. Aber nur so als Tasty. Wie ist denn das bei dem gewählten Namen mit den Kommentaren? War da auch was ganz Unpassendes dabei oder war das dann ja, 100% geliebt? Nein, da ganz kontrovers. Habt ihr einen kontroversen da Namen da gewählt? Habt ihr euch da was getraut? Maul zerrissen. Und auch Müllfrau war auch einer der Top-Berufe. Da gab es richtige Hater, also da wurde auch ordentlich Schindluder betrieben. Okay, das gibt es dann in der Subscriber-Folge. Richtig, da geht's ans Eingemachte. Aber damit ist das Thema jetzt erstmal vom Tisch. Vom Tisch. Apropos, wenn überhaupt allgemein nicht so richtig was auf den Tisch kommt, was ist das Schwierigste am Essen kochen, Henning? Oh, diese Zutaten. Ich hasse es, dass ich immer dann was über habe am Ende. So Kartoffeln. Ja, nicht nur du bist der Einzige, der nicht einkaufen kann. Deswegen solltest du mal an unseren Partner... dessen Name ich vergessen habe. Blue Apron. Ich bin letztes Mal auch nicht eingefallen. Aufsuchen. Ja, dank der Zusammenarbeit mit Blue Apron haben alle Hörer die Möglichkeit, $10 bei der ersten Lieferung einer leckeren Zutatenbox zu sparen. Und da sind dann auch Rezepte dabei. Ist auch wieder Furikacke dabei. Mit dem man sich aus den Zutaten was kochen kann. Man muss nicht kochen können, aber man muss es dann irgendwie trotzdem machen. Man kann auch einfach die Zutaten nacheinander essen. Richtig. Deswegen geht zu blueapron.com/humoralpathologie und klickt euch durch, wenn ihr uns mal was Gutes tun wollt. So, ich habe das jetzt nur gemacht, weil du Tisch gesagt hast. Ja, fiktive Sponsoren, immer das Beste. Ja, vor allem, wenn es dann überhaupt nicht zusammengerät. Gut ist, dass wir jetzt nie sowas machen können. Genau deswegen. Ja, es wird auch eh nicht vorkommen. Ich habe gerade was Schönes entdeckt, auch auf der Baby-Vornamen-Seite. Wenn man nach Merlin sucht, oder überhaupt wenn man nach Namen sucht, da kann man ja auch beliebteste Doppelnamen raussuchen. Bei Rebecca habe ich beliebteste Doppelname gefunden, Mechthild Rebecca. Ja. Nicht schlecht. Schlechthild Rebecca. Ja, ne? Und bei Merlin ist unter anderem Merlin Amadeus und Merlin Gandalf. Doppelte Zauberpower. Weil Merlin alleine nicht magisch genug ist. Die doppelte Zauberpower. Ja. Give him all the magic. Ja, das ist doch Wunschdenken. Ja, das fand ich schön. Merlin Gandalf Saruman. Obwohl Saruman kann man ja nicht sagen als Japaner. Das ist Afman, Saruman. Als Chinese kann man auch nicht sagen, weil die sagen Saruman. So ist das falsch. Ist das jetzt ein Myth? Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie noch Japanisch in dem Namen drin, Henning. Ja, klar. Im Zweitnamen, ne? Klar. Wie wär's mit ja. Erika? Ich habe genau an Erika gedacht. Erika. Oder an Tamara. Ja, stimmt. Oder Naomi. Oder Maria. Nee, sowas Naomi, kommt mir nicht genau. ins Haus. It's Naomi Erika. Edeka. Edeka? Geht Edeka, doch. Ja. Norma Edeka. Hast du gewusst, dass Marilyn Monroe eigentlich Edeka hieß? Edeka John hieß sie, oder? Ja, ja. Edeka John Becker. Aber der Name kam nicht gut an damals. Nee, gar nicht. Der war nicht sexy. Nee. Im Gegensatz zu heute. Heute ist Edeka John super sexy. Mhm. Penny ist auch ein schöner Mädchenvorname. Ja, das ist sicherlich auch gerade richtig beliebt nach Big Bang. Ja, zwei Staffeln. Erstmal zu Penny. Und dann zu Sheldon und Leonard. Was so lustig. Ist immer noch lustig, ne? Die Serie. Es ist wieder lustig, also kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall wieder reinzuschauen. Das ist der schlechteste Vorschlag gewesen sein, der jemals in diesem Podcast gefallen ist. Nee, ohne Scheiß. Also man muss halt alles zwischendrin auch sehen, damit man die Witze dann versteht, aber es ist so ähnlich wie bei Arrested Development, dass es sich dann wirklich auszahlt. Da ist richtig viel Payoff. Ja. Krass. Also, aber ich glaube bei manchen Dingen darf man nicht mal Witze drüber machen. Ihr seid ja so wie bei Big Bang Theory. Ihr mögt ja auch so Computerspiele. Ja, du bist auch so ein Nerd. Mhm. Warum magst du das nicht? Die sind doch so wie du. Ja. So ist es. Nein. Ach so. Ach so, nein, genau. So, apropos Eis. Guter Segway. Hä? Ja, also bei Blue Apron, da gibt es auch manchmal Eiscreme. Oh. Ja, manchmal. Aber nicht immer. Kochen mit Eiscreme. Ihr Leckerbäulchen. Ihr müsst euch zurückhalten, sonst werdet ihr zu dick. Manchmal gibt es Furry Cakey. Ja. Mhm. Und Crispy Barabundi. Das war's. Genug Werbung. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, liebe Hörer. Ich mache gerade meine Ausbildung als Konditor. Was? Ja, ich bin jetzt im dritten Lehrjahr und habe mir so ein bisschen lustiges Spezialwissen, ein bisschen Spezialwissen angesammelt. Vielleicht findet ihr das ja auch interessant, weil wenn man sich nicht so wirklich damit beschäftigt, dann kommt einem das schon ein bisschen lächerlich vor, was man hier so lernt. Zum Beispiel wusstet ihr, es gibt 8 Speiseeissorten, aber Softeis gehört nicht dazu. What? Was ist denn Softeis? Softeis ist nicht eine Speiseeissorte, weil das einfach nur beschreibt, dass das Eis soft ist. Aha. Aber es gibt keine. Also, was gibt es denn aber dann noch? Ich komme. Dann, wie kommt man dann auf 8? Also ist noch Eis am Stiel? Eis am Stiel? Und, also es ist verwirrend, weil es gibt Eiscreme und Creme-Eis. Und es ist nicht das gleiche. Und Cornetto? Cornetto ist das auch russische. Eine Eissorte. Und natürlich Plombiermix. Plombier ist das Beste. Und dann gibt es natürlich Häagen-Dazs. Und Häagen-Dazs ist das beste Konditoreneis. Ja. Ich dachte, Konditoreneis ist das beste Konditoreneis. Also bei Häagen-Dazs.com/humoralpathologie. Gesponsert vom Plombier. Plombier.ru/humoralpathologie. /index.php. Ja, wirklich. Ja. Und dann kriegt ihr ein Konditoreneis nach Hause. Ich freue mich schon auf den Sommer, wenn es endlich wieder die Plombier-Deals bei MyDeals gibt. Yes. Wenn sie wieder 5 Kilo Plombier zum Preis von irgendwie 3 Euro. Autohot. So, Becker, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich Eis einkaufen gehe? Was muss da draufstehen? Na, also beim Einkaufen ist das egal. Das kommt nur drauf an, wenn du es herstellst. Ach so. Also zum Beispiel, es gibt Leitsätze, dazu gehe ich nachher noch ein. Und die Leitsätze sind keine Gesetze, aber man sollte sich besser dran halten. Okay. Aber es gibt Eiscreme. Also das, was auch Leitsätze halt so sind. Genau. Zum Beispiel gibt es verschiedene Leitsätze für Speiseeis. Was wird als Speiseeis bezeichnet? Speiseeis ist eine Zubereitung verschiedener Zutaten, die erstens im Gefrierprozess hergestellt, zweitens im gefrorenen Zustand in den Verkauf gebracht und drittens in gefrorenem Zustand verzehrt wird. Da, falls man nicht weiß, was Eiscreme ist. Ja. Dann gibt es diese 8 verschiedenen Eiscremesorten. Eines ist Creme-Eis. Und es enthält mindestens 50% Vollmilch. Auf 1 Liter Milch müssen mindestens 270 Gramm Vollei oder 90 Gramm Eigelb zugegeben werden. Wasser wird nicht zugegeben. Jetzt klingt das aber nicht mehr so lecker. Dann gibt es Milcheis, das enthält mindestens 70% Vollmilch. Mm. Es kann aber auch Buttermilch, Kefir oder Joghurt dazugegeben werden anstatt Milch. Das klingt gut. Dann gibt es Fruchteis. Und Fruchteis enthält mindestens 20% Früchte, aber bei Fruchteis aus Zitrusfrüchten und anderen sauren Früchten mit einem Zitronensäuregehalt von mindestens 2,5% beträgt der Fruchtanteil mindestens 10%. Ah ja, ja, musst du dann die Sprachen, musst du diese ganzen Zahlen dann auch wirklich auswendig lernen für den Eistest? Ja, das wäre in der Eisarbeit heute dran gekommen. Dann gibt es Fruchtsorbet oder nur Sorbet, enthält mindestens 25% Früchte. Aber bei Fruchtsorbets aus Zitrusfrüchten und anderen sauren Früchten mit einem Zitronensäuregehalt von mindestens 2,5% beträgt der Fruchtanteil mindestens 15%. Ha! Ja, dann gibt es auch Sahneeis oder Rahmeis oder Fürst-Pückler-Eis genannt. What? Tim, ist Fürst-Pückler-Eis. Ist das bei den Eissorten dabei, also als extra Eissorte Fürst-Pückler? Es gibt Fürst-Pückler-Eis, das ist das Sahneeis. Und es enthält mindestens 18% Milchfett. 80%? 18. Okay. 18. Es 18. Es besteht nicht aus Butter. Ich esse mein Eis mit 8 Zähnen. Und das sogenannte Gollum-Eis. Bei der Herstellung verwendet man Schlagsahne. Und dann gibt es noch Eiscreme, nicht zu verwechseln mit Creme-Eis von vorhin. Mhm. Es enthält mindestens 10% Milchfett. Und dann gibt es noch Fruchteiscreme, nicht zu verwechseln mit Fruchteis. Ja, logisch. Das enthält mindestens 8% Milchfett und einen deutlich wahrnehmbaren Fruchtgeschmack. Und als letztes gibt es noch... ja, ah, dieser Fruchtgeschmack ist aber deutlich wahrnehmbar. Das ist deutlich Daumen-Augenmaß. Ja, das deutlich wahrnehmbar wird euch gleich auch noch über den Weg laufen. Als letztes gibt es noch Frogurt, oder? Ja, Frogurt, Froyo, Wassereis ist das letzte. Und Wassereis erfüllt nicht den Anforderungen der anderen Speiseeissorten und ist somit geringwertiges Eis. Jetzt seid ihr... Das gehört nur bei den Eisartigen. Das eisartige Nachspeise im gefrorenen Zustand. Ja, also so hören sich Richtlinien an. Also ich höre da schon einiges an Policy raus. Da haben doch eine Agenda, die Leute. Auf jeden Fall. Die Eismafia ist the real Mafia. Aus Sizilien. Machen uns die SJWs auch noch das Eis kaputt. Schlimm, ne? Mit dem geringwertigen Eis. Mit dem geringwertigen Wassereis. Ja, es ist halt sehr, sehr viel so Bestimmungen und Leitsätze und sowas, die man lernen muss und an die man sich halten muss. Aber ich dachte, ich erzähle euch mal einfach so vielleicht Sachen, die ihr so gar nicht wusstet aus dem Bereich der Konditorei. Zum Beispiel, wusstet ihr, der Baumkuchen ist das Wahrzeichen der Konditorei? Nee. Und es in der du arbeitest oder der Konditorei, Handwerks? Der deutschen Konditorei. Baumkuchen. Baumkuchen. In Japan, ja. Ja, und wenn man heute noch so richtig so alte, traditionelle Konditoreien sieht, die haben manchmal tatsächlich noch so einen Baumkuchen hinter Glas. In ihrem Emblem. Die in ihrem Wappen quasi. Die haben noch einen oder so ein riesiger, was tatsächlich noch ganz oft ist so ein riesiger Plastikbaumkuchen, der irgendwo an der Fassade hängt. Also wir müssen mal gucken, das ist tatsächlich relativ häufig. Mhm. Krass. Ich habe das in Japan ist das auch relativ häufig, dass sie da, also die gehen ja eh total auf ihr Baumkuchen ab und ich habe auch zum ersten Mal von der Existenz des Baumkuchens erfahren, als ich in Japan war. Also ist mir auch sonst noch nicht über den Weg gelaufen. Nicht hier bei Aldi, Baumkuchenspitzen. Also ist mir einfach nicht so aufgefallen, aber dort wurde mir das dann immer so untergejubelt. Hier, du bist doch Deutscher, Baumkuchen. Also ja, das schmeckt nicht so gut. Ich mag das nicht. Weg okay, wie ist das mit Matcha-Baumkuchen? Ja, das ist okay. Das erfüllt nicht die Anforderungen und die Leitsätze von Baumkuchen, weil Baumkuchenmasse ist super nicht duper speziell. Das deutsche Reinheitsgebot. Genau, das deutsche Baumkuchengebot. Ich glaube nur aus Hopfen, Gerste und Malz. Ja. Also ich werde jetzt auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal an der Konditorei vorbeigehe, gucken, ob das WLAN-Passwort der Konditorei auch Baumkuchen ist. Wenn es euch interessiert, Baumkuchenmasse enthält auf 100 Kilogramm Weizenmehl, mindestens 100 Kilogramm Butter und mindestens 200 Kilogramm Vollei. Es werden auch Mandeln, Marzipan, Rohmasse, Nüsse oder Nougatmasse zugesetzt. Backpulver also wird nicht verwendet. Nee. Ja, Vollei ist voll daneben. Die Baumkuchenmasse wird in dünnen Schichten gebacken. Und Baumkuchenerzeugnisse werden entweder mit Schokoladenkuvertüre oder mit Zuckerglasur überzogen, beziehungsweise glasiert. Also hier steht nichts von Matcha. Das haben die wohl vergessen. Das haben die vergessen, ja. Das muss einen wahrnehmbaren Anteil, deutlich wahrnehmbaren Anteil. Das muss einen wahrnehmbaren Baumgeschmack haben. Ja, aber also der Baumkuchen wird auch die Königin der Kuchen genannt, weil das sehr langwierig und schwierig ist, den zu machen. Und am Ende schmeckt er auch nicht so lecker. Nee. Na, ist Geschmackssache. Ist okay. Ja, schon. Also ich will da auch keinem reinreden und dem den Kuchen madig machen, aber... Dann finde ich noch interessant vielleicht für euch, dass es drei Arten von Blätterteig gibt, ja. Aber Plunderteig gehört nicht dazu. Und Filoteig? Das ist kein Blätterteig. Es gibt den deutschen Blätterteig, da also alle Blätterteigarten fangen mit einem sogenannten Totenteig an. Hm. Das ist ein Teig, in dem keine Lockerungsmittel drin sind, also ja. Kein Backpulver oder Hirschhornsalz oder was auch immer. Das ist nur Butter und Mehl. Wenn man den so backt, ja, dann geht er nicht auf. Das ist nur Wasser und Mehl und vielleicht ein bisschen Salz. Nur Wasser und CD. Nur das darf an meiner Haut. Und das ist dann quasi der Grundteig und in diesem Grundteig wird Ziehfett mit eingearbeitet. Und beim deutschen Blätterteig schlägt man das Ziehfett in den Teig ein, rollt es aus, dann faltet man das auf eine spezielle Weise, dann rollt man das wieder auf und so weiter. Der französische Blätterteig macht es umgekehrt. Oh. Da hast du das Ziehfett außenrum, weil die Franzosen beschissen sind. Ey, wie und dann beschissen kommt, kann man sein? Oh ja. Das ist ganz schlimm für die Ausrollmaschine und ganz eklig. Und es muss ganz kalt sein in der Backstube, dass man das überhaupt machen kann. Dann gibt es noch den holländischen Blätterteig. Und die Holländer machen das einfach so. Die zerschnibbeln das Ziehfett und punchen das einfach in den Teig rein. Und dann wird es ausgerollt. Und den nennt man auch Blitzblätterteig. Aber der hat nicht so eine schöne Blätterung. Das ist halt effektiv, aber es hat ja überhaupt nichts mehr. Ne. Ne. Ja, aber den gibt's auch. Das hast du schön gesagt. Danke. Nee. Und dann vielleicht kennt ihr so Sachen, die aussehen wie Blätterteig, so Plunder, ne, Plunderstückchen, so Quarktäschle oder so, ne, Kirschtasche. Puddingbrezel. Puddingbrezel, genau, das ist Plunderteig. Und Plunderteig ist Hefeteig mit Ziehfett. Ja. Und deswegen erfolgt die Lockerung beim normalen Blätterteig nur durch Wasserdampf. Aber beim Plunderteig auch durch Hefe. Deswegen ist es ein bisschen lockerer. Die Sache mit der Gattungs- bzw. Herkunftsbezeichnung, das kennt ihr bestimmt, sowas wie Nürnberger Lebkuchen oder Linzer Torte. Wenn da halt irgendeine Herkunft dran steht, dann kann das entweder eine Gattung sein oder eine Herkunft. Und das macht einen großen Unterschied, weil bei der Herkunftsbezeichnung sind die Erzeugnisse... Die müssen aus dem genannten Gebiet hergestellt werden. Thüringer Ostbratwurst. Genau, ja. Aber bei Gattungsbezeichnung ist es einfach nur die besondere Zusammensetzung der Rohstoffe oder die typische Herstellungsart. Zum Beispiel Schwarzwälder Kirschtorte, das kann man überall machen, oder Linzer Torte. Aber Nürnberger Lebkuchen oder Dresdner Stollen oder Aachener Printen dürfen auch nur in Nürnberg bzw. Dresden oder Aachen hergestellt werden. Na, so kann man sich auch das Überleben sichern und sein Monopol. Ja. Das stimmt. Aber, Achtung, Gattung kann aber auch zur Herkunftsbezeichnung werden, wenn man Original oder Echt davor schreibt. Zum Beispiel Original Schwarzwälder Kirschsahnetorte. Die muss dann im Schwarzwald gemacht werden. Ha. Warum? Tja. Tricksy. Aber was ist der Grund dafür? Verrückt. Der Grund ist, ich kann das genau sagen. Das ist einfach Schutzmarke oder so? Der Grund sind diese... Das ist die EU. Ja, die wollen halt nicht, dass betrogen wird. Weil es gibt Sachen, die, also gerade sowas wie Nürnberger Lebkuchen, die haben halt im Namen schon quasi dieses Prestige von Nürnberger Lebkuchen sind halt die besten Lebkuchen. Oder Aachener Printen sind die Originalprinten. Und Dresdner Stollen muss so und so sein. Und man kann nicht einfach alles so nennen und dann halt irgendwie Quatsch damit machen. Genau. Also ich finde, da muss auch die EU mal wieder eingreifen. Hart. Was soll die denn machen? Serrano-Schinken muss gar nicht aus Serrano kommen. Ja, dass das jeder machen darf. Was ist denn das? Was soll denn das? Ja, du kannst es ja machen, aber du kannst dann zum Beispiel Printen hinschreiben oder Stollen. Ja, aber halt nicht Dresdner Stollen. Also es gibt bei manchen Sachen, wo man dann die Leitsätze nicht einhält, wie zum Beispiel bei der Schwarzwälder Kirschtorte, da sind die Leitsätze zum Beispiel, dass du bestimmte, also Tortenböden benutzen muss und dass es mit Kirschen gefüllt sein muss und dass man den Kirschwasser deutlich wahrnehmen muss und dass man es mit Schokolade garnieren muss. Also diese deutliche Wahrnehmung ist ja richtig einer der Grundpfeiler sozusagen. Ja, ja. Das war früher mal anders. Früher hieß es auf so und so viel Sahne, so und so viel Kirschwasser. Aber das fanden die dann alle blöd und dann haben sie das vor wenigen Jahren geändert. Warum weiß ich nicht. Da war die große Reform. Hä? Wenn man das offen macht, kann man auch sagen, einfach zwischen so viel und so viel. Einfach irgendwie so ein Mindestens und Maximal ja, oder sowas so machen. Gibt's aber auch. Warum genau. Deutlich wahrnehmen, finde ich sehr, sehr oblique. Also für Maximal steht doch einfach nur Fragezeichen da, oder? Ja, das Ding ist, dass man bei Kirschwasser zum Beispiel auch Kirschwasserpaste benutzen kann. Und da ist dann gar kein Kirschwasser drin, sondern es schmeckt halt dann nur nach Kirschwasser. Und deswegen ist es halt okay, wenn man Paste benutzt, das ist halt, Hauptsache es schmeckt halt nach Kirschwasser. Jedenfalls. Ah, okay, das ist auch dann Schwangeren-safe. Schwangeren-safe, genau. Kinder-safe auch. Nicht, dass die da alle Schwarzwälder Kirschtorte fressen. Da stehen Kinder sind. Total drauf auf Schwarzwälder Kirschtorte. Genau. Wenn man die Schwaki nennt, dann geht das schon. Jedenfalls, wenn man eins dieser Sachen nennt. Töröl-Torte. Benjamin Blümchen. Das ist übrigens geschützt. Ich darf nur im Zoo von Benjamin Blümchen hergestellt werden. Von Herr Tierlieb angehört. Er ist dann da. Unterm Joch von Koppenrad und Wiese muss er dann immer. Herr Koppenrad, Herr Wiese. Oh, Herr Koppenrad. Ich kann nicht Zuckerstückchen essen. Nein, Benjamin. Ich gehe zur Gewerkschaft, wenn ich. Versuch's doch, Benjamin. Du scheiß linke Bazille von einem Elefanten. Ich sag's dem Otto. Ach ja, das wäre eine gute Folge. Ja, jedenfalls, wenn man eins von diesen Richtlinien nicht erfüllt, dann darf man das auch nicht Schwarzwälder Kirschtorte nennen, dann muss man es Kirschtorte Schwarzwälder Art nennen. Original Kirschtorte Schwarzwälder Art. Original Kirschtorte Schwarzwälder Art, ja. Das ist so wie bei Wiener Schnitzel. Genau, Schnitzel Wiener Art, das ist dann Schnitzel nicht aus Kalbsfleisch. Marsch Geisburger Art. Ja, genau. Ja, richtig. Die leckere Marsch. Ja, diese Leitsätze gibt es eigentlich auch nur, damit die erwarteten Qualitätsanforderungen an die Sachen halt erfüllt sind. Ja, dass sie halt so blöde Typen mit Monokeln in den Werbungen filmen können, die sich morgens beim Morgengrauen irgendwelche Zutaten angucken. Ja. Beschlossen auf dem 3. Vatikanischen Kuchenkonzil. Ja. Ja, damals. Der creepy Typ, der den Lindhasen gießt. Aber das örtliche Gewerbeaufsichtsamt kann tatsächlich Betriebe mit Geldstrafen belegen, wenn der Kirschwassergeschmack nicht deutlich genug wahrnehmbar in der Schwarzwälder Kirschtorte ist. Also das ist, klingt lustig, ist es aber nicht. Es ist aber knallhart, das Bissen. Nee. Es ist super knallhart. Ja. Vielleicht ist er ja nur erkältet und kann es deswegen nicht wahrnehmen. Ja, die nehmen immer ein Stück ich mit habe Schnupfen, und heute nehmen ist ein Zahltag. Anderes Stück mit, um es einzufrieren und dann bei Bedarf quasi, das ist eine Gegenprobe, dass dann der Betreiber vom Betrieb dann sagen kann, so hey, Moment, ich weiß genau, da ist ganz viel Kirschwasser drin. Doppelblind. Ja. Interessant, ne? Heftig. Und dann, Sie nehmen das viel zu ernst. Also nichts gegen deinen erwählten Beruf. Aber es gibt halt Sachen, an die man sich halten muss. Sonst kann ja jeder machen, was er will. Alles, ja, das kann ich schon alles verstehen. Alles braucht Regeln. Das ist nur interessant. Alles braucht Regeln. Zum Beispiel Marmorkuchen muss mindestens aus einem Drittel kakaohaltiger Sandmasse hergestellt werden. Das ist so deutsch. Mindestens oder ein Drittel. Carrara-Marmor haben. Und Carrara-Marmor aus Italien, bitte. Und Florentiner dürfen auf der Unterseite nur mit Kuvertüre überzogen werden. Kakaohaltige Fettglasur ist nicht erlaubt. Nussmakronen müssen mindestens 22% Nüsse enthalten. Mhm. Schlagsahne muss mindestens 30% Fett enthalten. Und mindestens 4000 Mal umgedreht worden sein. 4000 Mal geschlagen worden sein. Ja. Ja, und Pralinen sind halt bissengroße Erzeugnisse, bei denen der Schokoladenanteil mindestens 25% beträgt. Mhm. Alles, was unter 25% Schokoladenanteil hat. Ja. Also kann sich Raffaello nee, kein sich Praline, nicht Praline nennen. Das ist Konfekt. Hat Duplo wirklich 25% Aber Schokolade? Nein, ist auch egal, weil Duplo nicht bissengroß ist. Ja. Hä? Nein, aber das kommt auf den Mund an. Doch, die längste Praline der Welt wahrscheinlich. Nein. Nicht in der Konditorei. Doch. Ich fühle mich so betrogen. Ja. Yeah. Das sind alles wichtige Sachen, die man auswendig lernen muss, wenn man Konditor sein will. Es ist zwar schön, diese Aufklärungsarbeit, aber die macht einem schon einiges kaputt. Bisschen, ja. Zum Beispiel... Das Duplo zum Beispiel. Also die Ausbildung macht einem auch so ein bisschen was kaputt. Man kann nämlich nicht mehr Leute Biskuitteig sagen hören. Biskuitteig. Weil Biskuit ist kein Teig. Sondern? Wow. Ist eine Masse. Also das Biskuitmasse. Ist eine Masse, genau. Also der Unterschied zwischen Teigen und Massen ist was, was ganz lang und breit einem Brei gebracht wird. Ja. Teige bestehen das ist das ganze hauptsächlich... Erste Lehrjahr. Ja, komplett, ja. Teige und Massen Masse. Und Hygiene. Die teigsche Massenkunde. Teige bestehen aus Mehl und Zuguss und Masse bestehen hauptsächlich aus Eiern und Zucker. Teige kann man kneten, Massen schlägt man auf. Teige sind ausrollbar und formbar und die geformten Erzeugnisse behalten bei der Gare und beim Backen ihre Form. Aber Massen sind weich und spritzfähig und schaumig und sie haben einen geringen Stand und müssen deshalb in Formen gebacken werden. Teige sind zum Beispiel Mürbteig, Hefeteig, Blätterteig. Massen sind zum Beispiel Biskuitmasse, Sandmasse, Baisermasse, Brandmasse, nicht Brandteig und so weiter. Oh Mann. Das macht einen ganz fertig. Wie oft wurdest du denn jetzt mittlerweile schon irgendwie zum Kuchenessen eingeladen und musstest Leute leider korrigieren? Ob ihrer... Nee, gar nicht. Kam da so mal so ein Marmorkuchen und auf den Tisch. Und wie oft wurdest du schon gesagt, nicht mehr zum Kuchen eingeladen? Ja. Zu oft. Nee, alles gut. Ich kann alles essen, was lecker ist. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich sag auch nicht zu meiner Oma, hier Oma, Biskuit ist kein Teig. Oma. Komm ja, das mal. Ist auch ganz schön daneben, das den alten Leuten zu sagen. Ich weiß, die sagt seit 80 Jahren Biskuitteig, deswegen ist es völlig in Ordnung. Nee. Die kann auch weiterhin Biskuitteig sagen. Die nächsten 20 Jahre. Ja. Das kann man ihr nicht mehr abgewöhnen. Nee, das ist auch in Ordnung. Ich finde, da ist irgendwie so ein Bestseller drin in deinen Teigmassenlehre. Das ist sowas was ist wie Damen mit Charme, nur mit Teig und Masse. Damen mit Masse. Damen mit Masse. Ja, und das ist so das, womit ich mich im letzten Jahr beschäftigt habe. Ein Jahr und zwei Monate. Das ist ja teilweise interessant. Ich finde das schon interessant. Und aber teilweise es ist klar, dass wir sehr so viel trocken. Zeit haben für Podcast dann. Das ist ja ganz schön viel, was du dir aneignen musst. Sehr trocken dafür, dass da so viel Sahne dabei vorkommt. Ja. Ja. Und Eis. Also es ist halt wirklich viel auswendig lernen und viel so Warenkunde und viel Leitsätze auswendig lernen. Wir haben einen ganzen Batzen Leitsätze jetzt ausgedruckt bekommen. Das sind so 20 Seiten mit 10er Schriftgröße. Ganzer Leitorter mit Leitsätzen. Genau, ein Leitsatzordner. Ein Leitsatzordner. Aber das meiste, was ich mache, ist tatsächlich praktisch und das sieht dann auch wieder ganz anders aus. Da muss man nicht ständig wissen, wie viel Prozent. Ganz großartig sieht das aus. Die $10 im Month Patreon Humoralpathologie-Subscriber kriegen ja immer die Fotos von deinen neuesten Kreationen. Genau. Die wissen das auch. Da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Ja, es macht auch Spaß. Es macht auch echt Spaß. Und vielleicht gucke ich mal, ob es irgendwo eine astrologische oder irgendwie eine spezielle Bäckerei oder Konditorei gibt. Und dann kann ich da meinen Senf dazu geben. Heimlich? In der Nacht- und Nebel-Aktion? Heimlich, ja. Genau. Das wäre ja fies. Sowas wie Sodass der Senfgeschmack noch deutlich Pralinen. Wahrnehmbar ist. Ja, wirklich. Ja, der muss deutlich wahrnehmbar sein, der Senfgeschmack. Ja, sehr schön. Ja. Habt ihr denn noch Lust auf eine Runde Philipp Lahm? Ja. Also heute nicht, ne? Okay. Dann muss Henrik jetzt einmal den Server verlassen, bitte. Okay, ich bin und weg. Und für die anderen. Tschüss, Henrik. Tschüss. Bis nächstes Mal. Für die anderen habe ich etwas Leichtes zum Einstieg, nämlich die Frage, kennt jemand die Formel in Physik? Ja, es ist schwer. Die kenne ich leider nicht. Okay, wenn du die nicht kennst, vielleicht eine Frage aus dem praktischen Lebensalltag. Lohnt sich für den Gläubiger, die Kuche zu holen, wenn eBay fast geschenkt sind? Ehemann verstirbt, die Frau schlägt das Erbschaft aus. Dann kommt Mahnung vom Gläubiger für die Kuche. Eigentlich gehört die Kuche zum Nachlass. Lohnt sich für die Ehefrau, das Darlehen zu übernehmen? Was meint ihr? Das ist schwer, ob sich das lohnt, das Darlehen. Die Kuche ist auch wichtig fürs Leben. Was ich will wissen, was... Ich was, denke auch. Habt ihr verstanden, was Kuche sein sollte? Küche halt, oder? Ja, ich schätze die wahrscheinlich. Küche. Okay. Aber sie hat auf ihrer Tastatur nur ein Ä und ein Ö, aber kein Ü. Ah. Abgeklemmt. Aber kein A. Genau, vielleicht ist die nächste Frage etwas ergiebiger. Einen jungen Mann lädt eine Mädchen zu Pizza essen, Fragezeichen. Dann bezahlt nur seine Pizza. Mädchen ist sauer, muss seine Pizza selbst bezahlen. Er denkt, dass die Mädchen sauer ist, weil die Pizza der Mädchen nicht geschmeckt hat. Er realisiert das nicht. Wie? Das war alles die Frage. Das war alles. Die große Frage. Wie? Wie? Ja. Das ist immer schwierig, wenn Außerirdische auf Dates gehen. Die müssen das gucken. Ja. Jeder mal fragt. Ja, auf Omicron Cross CIA zahlen halt die Jungen die Pizza nicht von den Mädchen. Ja. Die nächste Frage ist vielleicht etwas, etwas eindeutiger. Was habe ist mein Yoshi? Was? Ich wiederhole nochmal. Was habe ist mein Yoshi? Ja, da frage ich mich allerdings auch. Ja. Das kann nur das Dr. Sommer-Team beantworten. Auch wenn das Dr. Sommer-Team und alle Rechenkünstler unter uns Mutter von Beziehung erzählen? Hey, ich bin 15 und meine Freundin, ich weiß, es ist jung 12. Wir haben einen Altersunterschied von 1,5 Jahren. Was? Ah. Und dann? Circa. So, ich bin gespannt auf eure Meinung hierzu. Bei der Umarmung an den Po fassen? Ist es legitim, einer guten Freundin, die wahrscheinlich in mich verliebt ist, bei der Umarmung an den Po zu fassen, um zu überprüfen, ob die Verliebtheit nicht doch nur falsch interpretierte Sympathie ist? Wie wär's mit mal was anderes vorher ausprobieren, als gleich an den Arsch fassen? Aber wie soll man es sonst herausbekommen? Ja, ist schwierig, ne? Das kann ja auch fragen. Aber das ist ja super awkward. Ja, ist gar nicht so awkward, wie an den Po gefasst zu werden aus dem heiteren Himmel. Aber wahrscheinlich ist sie ja verliebt, dann ist es ja nicht awkward, sondern es ist schön. Ja, da freut man sich. Ja, so ist es. Und wenn sie nicht verliebt ist, ist es natürlich der Nachteil, dass du sonst niemals an den Po gefasst hättest. Ja. So hast du das wenigstens mitgenommen. Oh, toll. Den Party. Argumenten kann man nichts entgegensetzen. Tim ist der Love Doctor. Auf jeden Fall, nachdem Henning nun abgetaucht ist. In die Baby-Ecke. In die After-Love-Welt. Die After-Love-Welt. Ja. So, dann habe ich noch eine Frage von Gansteru. Sind Gründe zum Wechseln Wahrheit, schlechte Noten, unwohl fühlen, Lehrer hassen mich, ich hasse die, kriege immer Ärger, PS, kein Mobbing. Immerhin kein Mobbing. Da bin ich derselben Meinung. Immerhin kein Mobbing. Mann, Gangsteru. Das ist Hard Knock Life. Ja, da muss man durch. Auch durch muss man durch die Frage, können mir meine Eltern das Rauchen verbieten? Ich bin 3 und ich rauche nicht, schon. Aber es nimmt. Ja. Ja. Hallo, ich rauche nicht, aber es nimmt mich jetzt einfach Wunder. Zuerst mal, der Verkauf von. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nimmt diese Formulierung. Zuerst mal, der Verkauf von Tabakwaren an 16-Jährige ist in der Schweiz in den meisten Kantonen erlaubt. Jedoch tragen die Eltern immer noch die Verantwortung für ihr Kind, bis das 18 ist. Nun können mir meine Eltern theoretisch das Rauchen einfach verbieten, wenn ich 16 bin und rauchen würde. Und wie wollen sie das anstellen? Ich freue mich auf eure Antwort. Da freue ich mich aber auch. Es nimmt mich Wunder, einfach normales Deutsch in der Schweiz. Die sagen auch, ich habe kalt. In den meisten Kantonen. In den meisten Oberkantonen. Aber es ist sehr schön, dass er dieses Loophole gefunden hat. Da freue ich mich auf die Antworten, weil das kann mir niemand widerlegen. Dann habe ich noch eine schöne Frage aus dem Tierreich. Was für Tier ist es? Habe es noch nie nass gesehen. Was? Es ist matt grauschwarz mit Flecken, Füßen sind ein bisschen heller. Es wohnt im Moment bei uns im Keller im Abfluss circa 8 cm lang. Ein Grinch. Wie soll man das denn wissen, ohne dass man es nass gesehen hat? Aber es ist ein Grinch. Es ist noch nie nass geworden. Oder war das mit dem Füttern? Man kann nur sicher ausschließen, dass es ein Gremlin ist, wenn man es nass gesehen hat. Ich meinte Gremlin. Genau. Ah. Das dachte und da habe ich eine Frage, die auch vermutlich aus der Schweiz stammt. Hallo, ich muss bald ein Lied zur Liedleistungskontrolle singen. Ja. Oh, müssen wir nicht alle. Und eine Frage, die mich auch ein bisschen Wunder genommen hat. Bankverbindung weitergeben, sicher? Fragezeichen. Hey Leute, ich wollte schon länger meinen Twitter-Account mit ca. 50.000 Followern verkaufen. Habe auch jemanden gefunden, der mir meinen Twitter-Account abkauft. Nun wollte meine Bankverbindung haben, damit er das Geld überweisen kann. Ist es schlimm, wenn ich ihm die Daten gebe? Und da habe ich mich ihn gefragt, ja, was hat er denn erwartet, was da jetzt passiert, wenn er den verkauft? Also echt? Ja, bestimmt nicht die Bankdaten rausgeben. Ich muss auch mal meinen Twitter-Account verkaufen. Ja, Twitter-Accounts sollte man nur in Gold-Granny handeln. Nur mit Bitcoins. Nee, Gold-Granny. Das ist eine sichere Währung. Das sind schöne 25 Gramm, Milligramm. Damit ist man sicher für die neue Welt. Wenn die Welt untergeht, das ist, wird die einzige Währung sein, die dann noch Bestand hat. Du kennst dich ja aus. Das steht auf der Elixier-Seite. Dann muss es stimmen. Ja. Es gibt jetzt auch Silber-Grannys. Da sind sie schon eingeknickt. Ja. Dann habe ich noch eine ganz tagesaktuelle Frage. Martin Schulz hat 100% der Stimmen als Parteichef der SPD erhalten. Wer stand noch zur Wahl? Fragezeichen. Mit dem Text, die Überschrift sagt wohl alles. Das stimmt. Das sagt wirklich alles. Das stimmt. Das sagt wirklich alles. Das ist der Schulz-Effekt. Dann habe ich noch eine weitere Frage aus einer sehr interessanten Hobby-Ecke. Kann mir jemand einmal den Zugang zu den Richtlinien für die Kennzeichnung von Ingenieurbauwerken mit beschränkter Durchfahrtshöhe über Straßen herstellen? Mich interessiert die Beschilderung von Bogenbrücken. Was? Das interessiert mich das sehr, auch. Ein sehr spezielles Interesse. Warum fragt ihr das denn nicht bei Babynamen? Also echt? Das ist doch das komplett falsche Forum. Wen interessiert das nicht? Mich. Die vorletzte Frage, ich habe vor langer Zeit mal ein Buch gelesen über eine Truckfahrerin, die alles transportiert, wenn der Preis stimmt. Ich habe das Buch vor langer Zeit gelesen und kann mich nicht mehr an alles genau erinnern. Kann sein, dass ich hier und da was Falsches schreibe. Das Buch spielt in einer fiktiven Welt und fiktiv ist so geschrieben, wie ihr euch denkt. Fiktive Welt, wo die Welt halb untergegangen ist, in der es magische Wesen gibt. Die Frau ist eine Truckfahrerin und transportiert alles, wenn der Preis stimmt. Ist auch als eine herzlose Transporterin bekannt, aber dieser Ruf stört sie nicht. Eines Tages muss sie eine Kiste transportieren. Den Inhalt darf sie weder füttern noch was zu trinken geben. Aber der Preis Doch stimmt. Doch dann gibt sie dem Wesen, das in der Kiste ist, ein wenig Wasser. Weiß nicht mehr wieso. Und dann kommt ein Drache raus. Danach werden die beiden gejagt. Und dann stellt sich raus, dass er der König der magischen Wesen ist. Und auch sie eins ist. Was ist denn jetzt das die Frage? Das fand ich eine sehr schöne Frage. Was einem als Trucker passiert. Das würde ich auch gerne lesen. Ja. Wenn wir das zu unserer Truck-Folge gehabt hätten. Das würde ich auch gerne verfilmt sehen. Das Buch heißt sicherlich Truckfahrerin, die alles transportiert, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, ist im Kursiv und mit drei Punkten dahinter als Untertitel. Ja, und die letzte Frage ist sicherlich von Henrik in Anbahnung auf den anstehenden Friseurbesuch. Wo kann ich ein Video sehen, das einen Ablauf darstellt, naja, wie der Kunde in den Friseur reinkommt und wie der Friseurmensch sich verhalten muss von Anfang bis, Fragezeichen. Mit dem Text Ende, Fragezeichen. Hallo, Frage ist ja oben, mein Ablaufvideo bei der Ankunft des Kunden bis zu seinem Sitzplatz und die Verabschiedung, naja, könnte auch nicht schaden. Also will einfach ein Instruktionsvideo für wie verhält sich ein Friseur? Oder wie... wie verhält sich ein Mensch, der zum Friseur geht? Ein Friseur-Mensch. Also Challenge accepted. Wenn ich ja eh schon YouTube-Star bin, kann ich das ja auch mal so ein Vlog machen. Das machen doch die Leute. Da muss ich mir nur halt von den Flatter-Millionen noch einen Selfie-Stick kaufen, damit ich das auch dann umsetzen kann richtig. Genau. Dann würde ich das machen beim nächsten Friseurtermin. Ja, das klingt gut. Und das auch ganz haarklein erklären. Kein Ding. Haarklein. Danach mache ich auch ein Video, wie man sich einen Gamer-PC baut, wenn ihr das sehen wollt. Sehr gut. Ja, das wäre schön. Also wenn das gewünscht ist, dann mache ich das natürlich. Wenn das da steht, dass nee, sie das von mir wollen, mich nicht, aber und das dann subscriben, dann ist es okay. Hauptsache, die subscriben dann. Und wenn ihr das wollt, dann lasst ein Like hier, ne? Schreibt rein, unten was rein. Ich habe auch so die Finger gemacht, ne? So nach unten gezeigt. Sehr gut. Du bist vom Fach. Ja, ja. Coole Sache. Ja, kann ich nur empfehlen. Coole Einfach Sache. Immer das machen, was die Leute von einem wollen, dann kommen die schon. Ja, du bist ja hier der konträrste Mensch der Welt. Du hast genau rausgefunden, wie du deinen Channel pushen kannst und machst mit Absicht das nicht. YouTube ist echt so der Bodensatz der Menschheit. Ja. Ja. Das ist fast so schlimm wie Twitter. Der Internet-Menschheit. Ich finde Twitter mittlerweile ehrlich gesagt noch schlimmer. Ich kann da echt nicht mehr drauf. Das ist ganz schrecklich. Das sind nur schreckliche echt? Leute. Also ich finde YouTube viel schlimmer. Zum Beispiel @Beckertosaurus. @Bankay2000. Zum Beispiel. wie ist immer Roger mein Braun. Name? Nee, bloß nicht auf Roger Braun, weil das ist, da ist irgendein Squatter auf meinen alten Account. Was heißt das? Hat jemand deinen Account gekapert, oder? Na, was heißt gekapert? Der war ja nicht mehr da unter dem Namen und dann hat halt einer den Namen gewählt, weil das natürlich der hat gewusst, der Name hat die Note 2,1. Hat er sofort zugeschlagen. Hättest du mal verkauft, den Account? Ja. Ja, hätte ich mal verkauft, aber ich hatte Angst wegen Bankdaten. Genau. Ja, ich hatte Angst. Ich habe kurz nachgefragt, aber es kam keine gute Antwort bei gute Frage. Ja, schade. Tim Schierbaum haben wir gesagt, @Simsonschau. Wenn man, aber Roger kann man trotzdem folgen beim Dingster. Im Darknet, ja. Den Alt-Right-Fan-Account von Roger. Genau, der Alt-Right-Fan-Account. Wenn man mal nicht so nur die SJW-News von uns haben möchte, kann man da auch abtauchen. Genau, genau. Und sonst? Ja, sonst nichts, ne? Sonst war's das für heute. Am nächsten Mal gibt's dann die 60. Folge mit ein paar Tasties und allem. Ja. Als Kollabo im Google Doc. Ja. So sieht's aus. Für unsere Subscriber 10 Tage vorher. Ja, wie immer. Richtig. Exklusivzugang. Und der Rest kommt in die Zeitbombe. Zeitkapsel. Zeitkapsel. Genau. Zeitbombe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Sachen seltener zu machen. Das ist wie als Wu-Tang das Album nur einmal verkauft haben. Richtig. So kommt auch unser Podcast in die Zeitbombe. Oh Mann, ja, tut mir leid. Ich habe heute meine Wörter nicht so richtig bei mir. Das ist kein Problem. Noch mehr als sonst. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren lieben Zuhörern, die sich bestimmt total freuen. Wie Bolle. Dass sie endlich entlassen werden. Ja, dass sie entlassen werden in Feierabend. Dass sie jetzt endlich ins Bett dürfen. Ja. Und sagen alle zusammen Omatasat. Omatasat. Omatasat. Das hat sehr gut funktioniert. Sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss. Das Editing wird das noch zum Funktionieren bringen. Ja, du schneidest alles. Magie des Editings. Ja. Ich schneide alle Wörter, die wir heute gesagt haben, übereinander gleichzeitig. Alles gut. Gesamtkunstwerk der 3-sekündige Podcast. Das ist mal nur so ein kleines Experiment. Vielleicht gefällt das ja den Leuten. Aufnahme. Stopp. Stopp. Ich auch.